Wir bringen nun einen jener berühmten und dramatischen Dialoge von Platon, die den Prozess gegen Sokrates zum Gegenstand haben. Kriton. Der Dialog spielt im Staatsgefängnis zu Athen. Sokrates, von seinen Richtern als Jugendverführer, Atheist und Staatsfeind zum Tode verurteilt, empfängt hier in aller Frühe noch einmal den Besuch seines Schülers Kriton, der ihm mitteilt, dass seine Hinrichtung nun unmittelbar bevorstehe und der ihn darum auffordert, so schnell als möglich die Flucht zu ergreifen, die von seinen Freunden wohl vorbereitet sei. Was, bist du schon um diese Zeit gekommen, mein Kriton? Oder ist es nicht mehr so früh? Noch gar sehr. Welche Zeit wohl? Die erste Morgendämmerung eben. Da wundert es mich, dass der Schließer des Gefängnisses Lust hatte, dir schon aufzumachen. Er ist bereits gut bekannt mit mir, mein Sokrates, weil ich ja oft hierher komme. Auch erhält er meist etwas von mir. Bist du jetzt eben erst gekommen oder schon lange da? Schon ziemlich lange. Warum hast du mich nicht gleich geweckt, sondern dich so still hingesetzt? Beim Zeus, Sokrates. Ich wollte wohl selbst lieber nicht wachen in solcher Betrübnis. Aber ich habe dich schon lange verwundert beobachtet, wie ruhig du schläfst. Und recht absichtlich habe ich dich nicht geweckt, damit dir die Zeit noch recht angenehm hinginge. Denn oft schon freilich während deines ganzen Lebens habe ich dich glücklich gepriesen, deiner Gemütsart wegen. Bei weitem am meisten aber tue ich es in deinem jetzigen Unglück, weil du es so leicht und gelassen trägst. Es wäre ja auch verkehrt, mein Kriton, wenn ich in solchem Alter mich unwillig gebärden wollte darüber, dass ich nunmehr sterben muss. Werden doch auch andere, Sokrates, ebenso bejahrte Leute von solchem Unglück betroffen? Aber ihr Alter schützt sie nicht davor, dass sie sich unwillig gebärden, wenn nun das Schicksal über sie hereinbricht. So ist es. Aber warum bist du denn so früh gekommen? Um dir eine traurige Nachricht zu bringen, Sokrates. Traurig und schwer nicht für dich, wie ich wohl sehe, wohl aber für mich und alle deine Freunde, und die ich, wie mich dünkt, ganz besonders schwer ertragen werde. Was denn für eine? Ist etwa das Schiff aus Delos zurückgekommen, nach dessen Ankunft ich sterben soll? Noch ist es zwar nicht hier, aber ich glaube doch, es wird heute ankommen, nach dem, was einige berichten, die von Sunion gekommen sind und es dort verlassen haben. Aus diesen Mitteilungen nun ergibt sich, dass es heute kommt und dass du also morgen dein Leben wirst beschließen müssen. Nun denn, Kriton, Glück auf! Wenn es den Göttern so genehm ist, sei es so. Jedoch glaube ich nicht, dass es heute kommt. Woher vermutest du das? Das will ich dir sagen. Ich soll doch an dem auf die Ankunft des Schiffes folgenden Tage sterben. So sagen wenigstens die, welche darüber zu bestimmen haben. Ich glaube nun nicht, dass es an dem jetzt anbrechenden Tage kommen wird, sondern erst morgen. Ich schließe das aber aus einem Traume, den ich vor einer kleinen Weile in dieser Nacht gehabt habe, und vielleicht ist es ein rechtes Glück gewesen, dass du mich nicht aufgeweckt hast. Und was träumte dir? Es kam mir vor, als ob eine schöne, wohlgestaltete Frau in weißen Kleidern auf mich zukam, mich anrief und zu mir sagte: Sokrates, möchtest du am dritten Tag in die schollige Phthia gelangen? Welch ein sonderbarer Traum, Sokrates. Deutlich, zum wenigsten, wie mich dünkt, Kriton. Nur allzu deutlich, wie es scheint. Aber du wunderlicher Sokrates, wenigstens jetzt noch, folge mir und rette dich. Denn für mich ist es mehr als ein Unglück, wenn du stirbst. Abgesehen davon nämlich, dass ich eines solchen Freundes beraubt werde, wie ich nie wieder einen finden kann, werden auch viele glauben, die mich und dich nicht genau kennen, dass ich, obgleich ich schon imstande gewesen wäre, dich zu retten, wenn ich nur Geld hätte aufwenden wollen, es dennoch unterlassen habe. Und was für einen schlechteren Ruf könnte es wohl geben, als dafür angesehen zu werden, dass man das Geld höher achte als die Freunde. Denn das werden die Leute nicht glauben, dass du selbst nicht habest weggehen wollen von hier, obwohl wir es mit Eifer betrieben haben. Aber du guter Kriton, was soll uns denn die Meinung der Leute so sehr kümmern? Denn die Besten, auf die es eher lohnt, Bedacht zu nehmen, werden schon glauben, es sei so gegangen, wie es gegangen ist. Aber du siehst doch ein, Sokrates, dass man sich auch um der Leute Meinung kümmern muss. Eben deine gegenwärtige Lage zeigt ja zur Genüge, dass die große Menge wohl imstande ist, nicht etwa das kleinste Übel nur zuzufügen, sondern wohl auch das größte, wenn jemand bei ihnen verleumdet ist. Möchte sie nur imstande sein, Kriton, das größte Übel zuzufügen, damit sie auch das größte Gut zu geben vermöchte. Das wäre ja vortrefflich. Nun aber vermag sie keines von beiden, denn weder vernünftig noch unvernünftig kann sie machen, sondern sie tut nur, was ihr eben der Zufall eingibt. Das mag so sein. Dies aber, Sokrates, sage mir, bist du etwa um mich besorgt und um die anderen Freunde, dass, wenn du von hier weggingest, die Angeber uns Händel bereiten, weil wir dir heimlich fortgeholfen hätten, und dass wir dann entweder um unser ganzes Vermögen gestraft würden oder doch um vieles Geld und vielleicht noch sonst etwas dazu erleiden müssten? Wenn du nämlich dergleichen etwa fürchtest, so lass das nur gut sein. Denn uns gebührt ja wohl mit deiner Rettung, diese Gefahr auf uns zu nehmen. Und wenn es sein müsste, eine noch größere. Also gehorche mir und tue ja nichts anderes. Allerdings bin ich darum besorgt, wie um vieles andere noch. Keineswegs jedoch befürchte ich dies. Denn zuerst ist es nicht einmal viel Geld, wofür einige dich retten und von hier wegführen wollen. Und dann siehst du nicht, wie wohlfeil diese Angeber sind und wie wenig Geld für sie nötig sein würde? Dir aber steht mein Vermögen zur Verfügung, das wohl, wie ich meine, ausreicht. Wenn du aber etwa aus Fürsorge für mich nicht leiden wolltest, dass ich etwas auslegte, so sind hier unsere Gastfreunde bereit, es auszulegen. Ja, einer hat ausdrücklich hierzu eine ausreichende Summe mitgebracht. Simias von Theben. Auch Krebs ist bereit. Und noch gar viele andere. Daher darfst du es, wie gesagt, weder aus dieser Besorgnis aufgeben, dich zu retten, noch auch darf dir, was du vor Gericht sagtest, hinderlich sein. Dass du nämlich nach deiner Auswanderung von hier nicht wüsstest, was du mit dir selbst anfangen solltest. Denn an gar vielen Orten auch anderwärts, wohin du nur kämst, würde man dich gern sehen. Wolltest du aber nach Thessalien gehen, so habe ich dort Gastfreunde, die dich sehr hoch achten und dir Sicherheit genug gewähren würden, so dass dir niemand in Thessalien etwas zuleide tun dürfte. Ferner, mein Sokrates, dünkt es mich auch nicht einmal recht zu sein, dass du darauf beharrst, dich selbst preiszugeben, während du dich retten kannst. Und dass du selbst betreibst, dass es so mit dir werde, wie nur deine Feinde es betreiben könnten und betrieben haben, die dich verderben wollen. Überdies scheinst du mir deinen eigenen Söhnen untreu zu sein, die du aufziehen und ausbilden könntest, während du sie nun verlässt und davongehst, so dass es ihnen, soweit es von dir abhängt, ergehen wird, wie es sich gerade trifft. Es wird ihnen aber wahrscheinlich so gehen, wie es Weisen zu gehen pflegt im Waisenstande. Entweder nämlich soll man keine Kinder zeugen, oder aber treulich aushalten bei ihrer Erziehung und Ausbildung. Du aber scheinst nur das Bequemste zu wählen. Wer aber behauptet, sein ganzes Leben hindurch sich der Tugend befleißigt zu haben, der soll sich auch nur für das entscheiden, was ein tugendhafter und tapferer Mann wählen würde. So schäme ich mich denn auch für dich und für uns, deine Freunde, da ich befürchte, dass es fast den Anschein hat, als ob diese ganze Sache mit dir nur aus Feigheit unsererseits so gekommen sei. Dass du vor Gericht erschienen bist, obwohl du gar nicht erscheinen brauchtest. Und auch der ganze Verlauf der Verhandlung selbst. Und nun gar zuletzt dieses Ende. Gleichsam ein Hohn auf die ganze Sache. All das, so wird es scheinen, haben wir uns nur aus Feigheit und Unmännlichkeit entgehen lassen, die wir dich nicht gerettet haben, so wenig wie du dich selbst, während es wohl gar möglich und auch ausführbar gewesen wäre, wenn wir nur zu irgendetwas Nütze waren. Also, Sokrates, sieh wohl zu, dass es nicht außer dem Unglück auch noch Schande bringt, dir sowohl wie uns. Auf, entschließe dich. Oder es ist für mir nicht einmal mehr Zeit, sich zu entschließen, sondern es gilt, sich entschlossen zu haben. Und es gibt nur einen Entschluss. Denn in der nächsten Nacht muss dies alles getan sein. Wenn wir aber noch zaudern, so ist es unausführbar und nicht mehr möglich. Also auf jeden Fall, Sokrates, gehorche mir und handle ja nicht anders. Dein Eifer, Kriton, ist viel wert, wenn er nur einigermaßen die rechte Richtung hätte. Wenn aber nicht, so ist er umso peinlicher, je lebhafter er ist. Wir müssen also erwägen, ob dies wirklich tunlich ist oder nicht. Denn nicht jetzt nur, sondern schon immer habe ich ja das an mir, dass ich nichts anderem in mir gehorche als dem Grundsatze, der sich mir bei der Erwägung als der beste gezeigt hat. Das also, was ich schon früher in meinen Reden festgesetzt habe, kann ich ja nun nicht verwerfen, weil mir dies Schicksal geworden ist. Sondern jene Grundsätze erscheinen mir noch als ganz dieselben und ich schätze und ehre sie noch ebenso wie vorher. Wenn wir also jetzt nicht bessere vorzubringen haben, so wisse nur, dass ich dir nicht nachgeben werde, mag auch die Macht der Menge noch mehr, als es schon geschieht, um uns wie Kinder einzuschüchtern, Gefangenschaft, Tod und Verlust des Vermögens auf uns loslassen. Wie können wir also dies Recht zu unserer Befriedigung untersuchen? Wenn wir zunächst jenen Satz wieder aufnehmen, den du über die Meinungen der Leute aufstellst und fragen, ob es wohl für jeden Fall richtig sei oder nicht, dass man auf einige Meinungen zwar achten müsse, auf andere aber nicht, oder ob es zwar, ehe ich sterben sollte, richtig war, während nun offenbar geworden ist, dass es nur so obenhin der Unterhaltung wegen gesagt und in Wahrheit nichts war als ein Scherz und müßiges Geschwätz. Ich meines Teils habe Lust, Kriton, dies mit dir gemeinschaftlich zu untersuchen, ob mir dieser Grundsatz jetzt wohl anders erscheinen wird, nun es so mit mir steht, oder noch ebenso. Und demgemäß wollen wir ihn entweder beiseite lassen oder ihm folgen. So aber, glaube ich, wurde sonst immer von denen behauptet, die etwas Rechtes zu sagen meinten, wie ich jetzt eben sagte, dass von den Meinungen, welche die Menschen hegen, man einige zwar sehr hoch achten müsse, andere aber nicht. Sprich nun, Kriton, bei den Göttern dünkt dich dies nicht gut gesagt zu sein? denn du hast doch menschlichem Ermessen nach nicht damit zu rechnen, morgen sterben zu müssen, und das vorliegende Missgeschick sollte dich nicht irreleiten. Erwäge also, scheint dir der Satz nicht richtig, dass man nicht alle Meinungen der Menschen beachten muss, sondern nur einige, andere aber nicht. Was meinst du? Ist das nicht richtig? Jawohl. Und nicht wahr, die guten Meinungen soll man beachten, die schlechten nicht? Ja. Und die guten, sind das nicht die der Vernünftigen? Die schlechten aber die der Unvernünftigen? Na, wie anders? Weiter. Wie wurde wiederum hierüber gesprochen? Ein Mann, der Leibesübungen treibt und sich dies zum eigentlichen Geschäfte macht, wird der wohl auf jedermanns Lob und Tadel und Urteil achten oder nur auf das jenes einen, des Arztes oder des Turmmeisters? Dieses einen allein. Also darf er auch nur den Tadel dieses einen fürchten und nur am Lobe dieses einen seine Freude haben und nicht an dem der Menge. Offenbar. Auf diese Art also muss er zu Werke gehen, so sich üben, essen und trinken, wie dieser eine es verlangt, der Meister und Sachverständige, weit mehr als wie alle anderen insgesamt es für richtig halten. So ist es. Gut. Ist er aber diesem einen unfolgsam und achtet er seine Meinung und sein Lob gering? Höher aber das der anderen unkundigen Leute, wird ihm dann nicht Übles begegnen? Ohne Zweifel. Was ist nun wohl dieses Üble? Worauf zielt es und welche Seite trifft es bei dem Unfolgsamen? Seinen Leib offenbar, denn diesen zerrüttet er. Wohl gesprochen. Ist es nun nicht ebenso mit allem anderen, Kriton, damit wir nicht alles einzeln durchgehen, also auch mit dem Gerechten und Ungerechten, dem Hässlichen und Schönen, dem Guten und Bösen, worüber wir eben jetzt beraten? Müssen wir hierin der Meinung der Menge folgen und sie fürchten oder nur der des einen, des Sachverständigen, wenn es hierin einen gibt, den man mehr scheuen und fürchten muss als alle anderen? Wenn wir ihm nämlich nicht folgen, so verderben und zerrütten wir uns das, was eben durch das Recht besser wird, durch das Unrecht aber untergeht. Oder gibt es dieses überhaupt nicht? Ich wenigstens glaube an dessen Vorhandensein, Sokrates. Wohlan denn. Wenn wir nun das, was durch das Ungesunde zerrüttet, durch das Gesunde aber gebessert wird, im Gehorsam gegen die Meinung derer, die nichts von der Sache verstehen, zerrüttet haben, lohnt es sich da wohl noch zu leben nach dessen Zerrüttung? Dies ist aber doch wohl der Leib, oder nicht? Ja. Lohnt es sich nun wohl noch zu leben mit einem geschwächten und zerrütteten Leibe? Keineswegs. Allein wenn jener Teil zerrüttet ist, der eben durch Ungerechtigkeit beschädigt wird, durch Gerechtigkeit aber gewinnt, soll es sich dann noch lohnen zu leben? Keineswegs. Also, in keinem Falle, mein Bester, haben wir das so sehr zu bedenken, was die Leute von uns sagen werden, sondern was der eine sagt, der sich auf Recht und Unrecht versteht und was die Wahrheit selbst meint. Daher leitest du schon damit die Sache nicht richtig ein, wenn du verlangst, wir müssten auf die Meinung der Menge Bedacht nehmen. Aber könnte hier jemand sagen, sie hat es ja in ihrer Gewalt, die Menge, uns zu töten? Das ist allerdings auch klar. Ja, so könnte man sagen, Sokrates. Ganz recht. Aber du Wunderlicher, dieser Grundsatz selbst, den wir durchgenommen haben, scheint mir wenigstens deshalb noch ebenso zu gelten wie vorher. Und erwäge nun auch, ob der Folgende noch zu Recht besteht oder nicht, dass man nämlich nicht das Leben am höchsten achten muss, sondern das gute Leben. Freilich besteht er noch zu Recht. Und dass das Gute mit dem gerechten und sittlichen Leben einerlei ist, gilt der Satz noch oder nicht mehr? Er gilt noch. Also dem Zugestandenen zufolge müssen wir nun erwägen, ob es gerecht ist, dass ich ohne Erlaubnis der Athener von hier fortzugehen versuche oder nicht. Und wenn es sich als gerecht herausstellt, so wollen wir es versuchen, wo nicht, es unterlassen. Was du aber da vorbringst, Kriton, die Erwägungen wegen Aufwand des Geldes, wegen böser Nachrede und Erziehung der Kinder, das sind recht Anschauungen von Leuten, die leichtfertig zum Tode verurteilen und ebenso auch hernach gern wieder ins Leben zurückrufen möchten, wenn sie könnten. Und alles ohne Vernunft. Für uns aber ist, entsprechend der Entscheidung der gesunden Vernunft, gar nichts anderes zu überlegen, als wie wir eben sagten. Ob wir gerecht handeln, wenn wir denen, die uns von hier fortbringen wollen, Geld zahlen und noch Dank hinzufügen und wenn wir selbst dazu helfen und bewirken, dass ich fortkomme. Oder ob wir nicht in Wahrheit ungerecht handeln, indem wir dies alles tun. Und wenn sich zeigt, dies könne nur auf ungerechte Weise von uns ausgeführt werden, dann dürfen wir gegenüber der Versündigung durch Unrechttun gar nicht in Anschlag bringen, ob wir den Tod oder sonst etwas erleiden müssen, wenn wir hier bleiben und uns ruhig verhalten. Du hast, dünkt mich, recht, mein Sokrates. Sieh also zu, was wir zu tun haben. Gemeinschaftlich, du Guter, wollen wir das überlegen. Und hast du etwas einzuwenden, wenn ich rede, so tue es, und ich will darauf eingehen. Sieh also zu, ob der Anfang der Untersuchung deiner Anschauung entspricht, und suche meine Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Das will ich versuchen. Sagen wir. Man dürfe unter keinen Umständen vorsätzlich Unrecht tun, oder man dürfe es unter gewissen Umständen, unter anderen wieder nicht, oder ist auf keinen Fall das Unrecht tun weder gut noch schön, wie wir früher oft festgestellt haben, oder sollen von uns alle jene Behauptungen von damals in diesen wenigen Tagen vergessen sein? Und so lange, Kriton, haben wir, so bejahrte Männer, nicht gemerkt, dass wir, wiewohl wir ganz ernsthaft miteinander sprachen, doch uns in nichts von Kindern unterschieden? Oder bleibt es so, wie wir damals sagten, die Leute mögen es nun annehmen oder nicht? Und ist das Unrecht tun, es mag uns nun deshalb noch härter ergehen als jetzt oder auch besser, für den Frevler auf jeden Fall verwerflich und schändlich? Soll das gelten oder nicht? Das soll gelten. Auf keinen Fall also darf man Unrecht tun? Nein. Also darf auch der, dem Unrecht geschehen ist, nicht wieder Unrecht tun, wie die meisten glauben, da man ja doch auf keinen Fall Unrecht tun darf? Sünden offenbaren nicht. Und weiter. Darf man Böses zufügen, Kriton? Oder nicht? Man darf es nicht, Sokrates. Aber wie wieder Böses zufügen, wenn man Böses erlitten hat? Ist das, wie die meisten sagen, gerecht oder nicht? Keineswegs gerecht. Denn jemandem Böses zufügen ist nicht verschieden vom Unrecht tun. Wahr gesprochen. Also weder wieder beleidigen darf man, noch irgendeinem Menschen Böses zufügen, wenn man auch, was es immer sei, von ihm erleidet. Überlege also, auch du recht wohl, ob du Gemeinschaft mit mir machst und meine Ansicht teilst und ob wir bei unserer Beratung von dem Grundsatz ausgehen wollen, dass es niemals recht ist, Unrecht zu tun oder auch zu erwidern, noch auch sich, wenn einem Böses widerfährt, dadurch zu helfen, dass man wieder Böses zufügt. Oder ob du diesem Grundsatz nicht beitreten und ihn nicht teilen kannst. Ich bleibe allerdings dabei und bin derselben Ansicht. Also sprich nur. Ich sage also weiter. Oder vielmehr, ich frage dich, ob, wenn jemand mit einem anderen einen rechtlichen Vertrag schließt, er ihn auch halten müsse, oder ob er betrügen dürfe. Halten muss er ihn jedenfalls. Von diesem Standpunkt aus betrachte nun die Sache. Wenn wir ohne Genehmigung des Staates von hier weggehen, fügen wir dann jemandem Böses zu, und zwar denen, bei welchen es am wenigsten geschehen sollte, oder nicht? Auf diese Frage weiß ich nicht zu antworten, Sokrates, denn ich verstehe sie nicht. Erwäge es denn einmal so. Wenn wir von hier entfliehen wollten, oder wie man dies sonst nennen soll, und die Gesetze und das Gemeinwesen treten uns in den Weg und fragten, sage nur, Sokrates, was hast du im Sinne zu tun? Ist es nicht so, dass du durch diese Tat, die du unternimmst, uns, den Gesetzen und also dem ganzen Staat den Untergang zu bereiten gedenkst, so viel an dir ist? Oder dünkt es dich möglich, dass ein Staat noch bestehe und nicht gänzlich zerrüttet sei, indem die gerichtlichen Entscheidungen keine Kraft haben, sondern von Privatpersonen ungültig gemacht und umgestoßen werden können? Was sollen wir hierauf und auf anderes dergleichen erwidern, Kriton? Sollen wir zu ihnen sagen, die Stadt hat uns Unrecht getan und in dem Prozess nicht richtig entschieden? Soll das unsere Antwort sein oder was sollen wir sonst sagen? Dies beim Zeus, mein Sokrates. Wie nun, wenn die Gesetze sagten, Sokrates, was hast du eigentlich uns und dem Staate vorzuwerfen, dass du uns zugrunde zu richten versuchst? Sind wir es nicht zuerst, die dich zur Welt gebracht haben? Hat nicht Kraft unser dein Vater, deine Mutter geheiratet und dich gezeugt? Sag an, hast du etwas an den Ehegesetzen zu tadeln, was nicht gut wäre? Ich wüsste nichts zu tadeln, würde ich dann antworten. Aber an den Gesetzen über die Auferziehung und den Unterricht der Kinder, nach denen auch du unterrichtet worden bist? Oder ist es nicht gut, was die Erziehungsgesetze gebieten, indem sie deinen Vater verpflichteten, dich in den Geistes- und Leibesübungen unterrichten zu lassen? Sehr gut, würde ich sagen. Wohl. Nachdem du nun geboren, auferzogen und unterrichtet worden bist, Kannst du da etwa behaupten, du seist nicht unser Sohn und Untertan gewesen, du und deine Vorfahren? Und wenn sich dies so verhält, glaubst du, dass du gleiches Recht hast mit uns und dass, was wir tun dürfen, auch du das Recht habest, uns wieder zu tun? Oder besaßest du etwa gegen deinen Vater oder gegen deinen Herrn, wenn du einen hattest, gleiches Recht, sodass du, was dir geschah, ihm wieder antun durftest? Oder wenn er dich schmähte, widersprechen? Oder wenn er dich schlug, widerschlagen und vieles andere dergleichen tun durftest? Dem Vaterland aber und den Gesetzen gegenüber sollte es dir erlaubt sein. Wenn wir also dich zu töten beschlossen, weil wir es für gerecht halten, so willst auch du deinerseits unsern der Gesetzung des Vaterlandes Untergang, so viel an dir ist, herbeiführen und willst dann sagen, du handeltest hierin recht, du, der sich in Wahrheit der Tugend befleißigt? Was sollen wir hierauf erwidern, Kriton? Dass es wahr ist, was die Gesetze sagen, oder nicht? Meiner Ansicht nach haben die Gesetze recht. Überlege dir also, Sokrates, würden die Gesetze vielleicht weiter sagen, ob wir die Wahrheit sagen, wenn wir behaupten, dass du nicht mit Recht uns das antun willst, was du beabsichtigst? Denn wir, die wir dich zur Welt gebracht, auferzogen, unterrichtet und alles Gute, was nur in unserem Vermögen stand, dir und jedem anderen Bürger haben zuteil werden lassen, gestatten jedem beliebigen Athener, nachdem er Bürger geworden ist, sowie die Verhältnisse des Staates und uns die Gesetze kennengelernt hat, seine Habe zu nehmen und fortzugehen, wohin er nur will, falls wir ihm nicht zusagen. Und keins von uns Gesetzen steht dem im Wege oder verbietet es, wenn jemand von euch, dem wir und die Stadt nicht gefallen, in eine Pflanzstadt ziehen oder auch anderswohin sich begeben und sich als Schutzverwandter ansiedeln will, wo es ihm nur beliebt, unter Mitnahme all des Seinigen. Wer von euch aber bleibt, nachdem er gesehen, wie wir die Rechtssachen schlichten und sonst die Stadt verwalten, von dem behaupten wir dann, dass er uns durch die Tat angelobt habe, alles, was wir nur immer befehlen, auch zu tun. Und wer nicht gehorcht, sagen wir, der tut dreifach Unrecht. Er gehorcht uns als seinen Erzeuger nicht, sodann nicht als seinen Erziehern und schließlich, obwohl er die Verpflichtung zum Gehorsam anerkannt hat, gehorcht er doch weder, noch überzeugt er uns, wenn wir etwas nicht recht tun und obwohl wir ihm die Wahl lassen und nicht auf raue Art gebieten, was wir anordnen, sondern ihm eines von beiden freistellen, entweder uns eines Besseren zu belehren oder Folge zu leisten, tut er keins von beiden. Diese Vorwürfe nun, behaupten wir, werden auch dich, Sokrates, treffen. Wenn du ausführst, was du im Sinne hast, und zwar dich nicht am wenigsten unter den Athenern, sondern gerade ganz besonders. Wenn ich nun fragte, weshalb denn, so würden sie mir wohl ganz richtig vorhalten, dass ich am allermeisten von den Athenern ihnen dies Versprechen geleistet hätte. Denn würden sie sagen, dafür, Sokrates, haben wir gewichtige Beweise, dass wir und die Stadt dir wohlgefallen. Du würdest ja wohl nicht so ganz besonders vor allen Athenern immer darin geblieben sein, wenn sie dir nicht ganz besonders gefiele. Außerdem konntest du ja auch noch während des Prozesses den Antrag auf Verbannung stellen, wenn du nur wolltest, und so, was du jetzt gegen den Willen der Stadt unternimmst, damals mit ihrem Willen tun. Du aber tatest dich damals groß, als macht es dir gar nichts aus, wenn du sterben müsstest, sondern du wähltest, wie du sagtest, lieber als die Verbannung den Tod. Nun aber schämst du dich weder vor jenen deinen Reden, noch scheust du uns die Gesetze, sondern du versuchst, uns zunichte zu machen und handelst, wie nur der schlechteste Sklave handeln könnte, indem du zu entlaufen versuchst, gegen alle Verträge und Versprechungen, nach denen du uns gelobt hast, als Bürger zu leben. Zuerst also beantworte uns nur diese Frage, ob wir die Wahrheit reden, wenn wir behaupten, du habest durch die Tat und nicht bloß durch Worte versprochen, mit uns im Einklang dein Bürgerleben zu führen, oder ob das nicht die Wahrheit ist. Was sollen wir nun hierauf sagen, Kriton? Müssen wir nicht zustimmen? Wir müssen wohl, Sokrates. Ist es also nicht so, würden Sie fortfahren, dass du deine Verträge mit uns und deine Versprechungen übertrittst? Und du hast dich doch nicht gezwungen verpflichtet oder überlistet, noch etwa in dem Zwange, dich in kurzer Zeit zu beraten, sondern 70 Jahre hattest du Zeit, während deren du hättest fortgehen können, wenn wir dir nicht gefielen und du die Bedingungen nicht für billig hieltest. Und nun willst du trotzdem deinem Versprechen nicht treu bleiben? Doch, wenn du uns nämlich folgst, Sokrates, dann wirst du dich wenigstens nicht lächerlich machen durch deine Flucht aus der Stadt. Denn bedenke doch, wenn du diese Verabredungen übertrittst und irgendwie davon abweichst, was wirst du damit dir selbst und deinen Freunden Gutes tun? Denn dass deine Freunde in Gefahr geraten würden, selbst fliehen und auf die Stadt verzichten müssen, das ist doch wohl so ziemlich sicher. Was dich selbst aber angeht, so wirst du, wenn du zuerst in eine der nächstgelegenen Städte gehst, nach Theben oder nach Megara, denn gute Gesetze haben beide, als ein Feind ihrer Verfassung kommen. Und jeder, der seiner eigenen Stadt zugetan ist, wird dich scheel ansehen und dich für einen Verderber der Gesetze halten. Und so wirst du nur das Ansehen der Richter stärken, sodass man annehmen wird, sie hätten in deiner Sache Recht gerichtet. Denn wer der Gesetze Verderber ist, wird entschieden auch als Verführer der jüngeren und noch unvernünftigen Menschen gelten. Willst du also etwa die wohleingerichteten Staaten und die ordnungsliebenden Menschen meiden? Und wenn du das tust, wird sich dann das Leben für dich noch lohnen? Aber von diesen Städten wirst du dich hernach fortmachen, dich nach Thessalien begeben, zu den Gastfreunden des Kriton, denn dort sind ja Unordnung und Ungebundenheit am größten. Und es möchte ihnen wohl Spaß machen, dir zuzuhören, wenn du erzählst, in wie lächerlicher Weise du aus dem Gefängnis entlaufen bist, in einen Mantel gehüllt oder mit einem gewöhnlichen Kittel bekleidet, in ganz veränderter Gestalt. Dass du aber als ein alter Mann, dem wahrscheinlich nur noch kurze Lebenszeit beschieden ist, dich unterstehst, mit solcher Gier an dem Leben zu hängen, mit Übertretung der heiligsten Gesetze, wird dir das niemand sagen? Vielleicht nicht, wenn du niemanden beleidigst. Andernfalls aber, Sokrates, wirst du auch viel deiner Unwürdiges hören müssen. Kriechend also vor allen Menschen wirst du leben. Und wie willst du das anders machen, als indem du in Thessalien schmaust? Daher wird es scheinen, als seist du gleichsam zum Schmausen hingereist nach Thessalien. Und jene Reden von der Gerechtigkeit und von den übrigen Tugenden, wo werden die bleiben? Doch ja, deiner Kinder wegen willst du leben, um sie selbst aufzuziehen und zu unterrichten. Wieso? Nach Thessalien willst du sie mitnehmen und dort aufziehen und unterrichten und sie zu Fremdlingen machen, damit sie dir auch das noch zu verdanken haben? Oder das doch wohl nicht, aber hier sollten sie, wenn du nur lebst, besser aufgezogen und unterrichtet werden, obgleich du nicht bei ihnen bist? Nun, deine Freunde werden sich ihrer ja annehmen. Werden sie sich nun etwa ihrer annehmen, wenn du nach Thessalien wanderst? Wenn du aber in den Hades wanderst, nicht? Wenn anders sie etwas wert sind, die deine Freunde zu sein behaupten, so kann davon keine Rede sein. Also, Sokrates, gehorche uns, deinen Erziehern, und achte weder die Kinder noch das Leben noch irgendetwas anderes höher als das Recht, damit du, wenn du in den Hades kommst, dies alles zu deiner Verteidigung anführen kannst vor den dortigen Herrschern. Denn es zeigt sich ja, dass dies wirklich auszuführen weder hier für dich besser oder gerechter oder frömmer ist oder für irgendeinen der deinigen, noch auch, dass es für dich, wenn du dort ankommst, besser sein kann. Vielmehr, wenn du jetzt hingehst, so gehst du hin als einer, der Unrecht erlitten hat, nicht von uns Gesetzen, sondern von Menschen. Entfliehst du aber und vergiltst du so schändlich Unrecht und Böses mit Gleichem, indem du deine eigenen Versprechungen und Verträge mit uns verletzest und allen denen Böses zufügst, denen du es am wenigsten solltest, dir selbst, nämlich deinen Freunden, dem Vaterland und uns, so werden nicht nur wir, solange du noch lebst, zürnen, sondern auch unsere Brüder. Die Gesetze im Hades werden dich nicht freundlich aufnehmen, da sie wissen, dass du versucht hast, so viel an dir lag, uns zugrunde zu richten. Lass dich also von Kriton nicht überreden, seinen Rat dem unseren vorzuziehen. Dies, mein lieber Freund Kriton, des kannst du gewiss sein, glaube ich zu hören, wie die korybantisch Verzückten die Flöte zu hören glauben. Auch in mir klingt der Schall dieser Reden und bewirkt, dass ich anderes nicht hören kann. Wisse denn, dass du, was meine jetzige Überzeugung betrifft, in den Wind redest, wenn du etwas dagegen sagst. Dennoch aber sprich, wenn du glaubst, etwas damit auszurichten. Nein, mein Sokrates, ich habe nichts mehr zu sagen. So lass es gut sein, mein Kriton. Wir wollen also handeln, da uns der Gott so führt. Wir brachten Platons Kriton. Der Dialog wurde gesprochen von Theodor Loos und Hans Mahnke. Leitung der Sendung: Robert Vogel.